gabst uns einen Auftrag, hinauszugehen, um dein Wort zu verkündigen. Herr, du gabst uns einen Auftrag, hinauszugehen, um dein Wort zu verkündigen. Gute Nachricht für jeden, der da glaubt. Gute Nachricht, wer auf Jesus wirklich baut. Ja, Herr, du starbst für alle unsere Schuld, auf dass wir leben können. Ja, Herr, du gabst dein ganzes Leben hin, auf dass wir leben können. Herr, du gabst uns einen Auftrag, hinauszugehen, um dein Wort zu verkündigen. Ja, Herr, du gabst uns einen Auftrag, hinauszugehen, um dein Wort zu verkündigen. Gute Nachricht für jeden, der da glaubt. Gute Nachricht, wer auf Jesus wirklich baut. Ja, Herr, du starbst für alle unsere Schuld, auf dass wir leben können. Ja, Herr, du gabst dein ganzes Leben hin, auf dass wir leben können.